Hallo Dieter, ich habe gehört, du gehst zum Studium nach Ingolstadt. Warum studierst du denn nicht hier weiter? Naja, ich hatte großes Glück und einen Studienplatz in dem Europastudiengang dort bekommen. Der Studiengang ist neu eingerichtet worden und es sind nur 25 Studierende aufgenommen worden. In diesem Semester waren die ersten Veranstaltungen.